So tonight I'll speak on compassion. Und wir werden jetzt über Mitgefühl sprechen. And let's ask the Lord to open our hearts and our minds. Und bitten wir den Herrn, dass unser Herzen, unsere Gedanken, unser Sinne öffnet. Father, thank you tonight. Vater, danke heute Abend. For the privilege of being your child. Für das Vorrecht, dein Kind zu sein. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. And that we can serve. Dass wir dienen dürfen. Out of love. Aus Liebe. Out of your love for us. Es ist deine Liebe uns gegenüber. Bless these thoughts, I pray. Segne diese Gedanken. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. I want to talk about compassion. Ich möchte sprechen über Mitgefühl. This summer I was in Atlanta, Georgia. Diesen Sommer war ich in Atlanta in Georgia. And I was visiting Steve and Lori Moore. Remember dort that? Konnte ich Steve, Lori Moore besuchen. Remember, he was the big policeman. Erinnert ihr euch an ihn, dieser Polizeibeamte? They went back to America this year. Sind sie gegangen nach Amerika? You remember the drummer, the Korean kid Min? Könnt ihr euch an den Min erinnern? Der war der Schlagzeuger hier. Well, he moved to North Carolina. Er ist auch nach North Carolina gezogen. And his girlfriend is Steve's daughter. Weil seine Freundin ist ja die Tochter von Steve. And so we picked him up at the airport. Und sie haben ihn dann abholen wollen am Flughafen. And he proposed to her right there. Hey, er hat ihr direkt einen Antrag gemacht. I wish I had a video camera, but it happened so quick. Also ich hätte eine Videokamera gleich dabei gehabt, aber das ging so schnell. About 20 seconds or a minute after he came through. Also 20 Sekunden, vielleicht eine Minute, nachdem er da. About 3 minutes. Also 3 Minuten, nachdem er durch die Schranken durchkam. He just got on his knees in the airport in front of everybody. Er ging auf die Knie am Flughafen vor allen. He just said, "Will you marry me?" Und er fragte sie, willst du mich heiraten? She was so blown away. She started crying. Sie war also völlig hin und weg. Und die Tränen kamen. Der Ring war gleich dabei. Anyway, es war also perfekt. While we were waiting for him to come through, und während wir darauf warteten, dass er da durch die Kontrollen kam, Steve and I were having a talk. Wir hatten uns gerade unterhalten. And out of the corner of our eye, we saw this guy in a wheelchair. Und aus dem Augenwinkel konnte ich da einen Mann beobachten, und der war im Rollstuhl. And he was handicapped. Und er war da ein bisschen behindert. But somehow he could only use one hand, and he could only use the wheel on the other side. Und irgendwie war er nur in der Lage, eine seiner Arme zu verwenden. Und da kam es dann dazu, dass er auch dann das andere Rad auf der anderen Seite drehen musste. And he was struggling, but he was getting along. Und er mühte sich da ein bisschen mit ab, aber es ging so. And there was just thousands of people there. I mean, thousands of people there. Und da waren Tausende von Leuten. And he was probably 10 meters from us. Und er war vielleicht so 10 Meter von uns entfernt. Working his way through the crowd. Und so arbeitete er sich durch die Menge dort. And suddenly Steve said to me, aber plötzlich sagte der Steve zu mir, I'll be back in a minute. Ich bin gleich wieder da, warte mal. And he just went over to this guy, er ging zu ihm rüber, talked to him for a moment, sprach zu ihm für einen Moment, and then he wheeled him wherever he had to go. Und dann schob er ihn einfach dorthin, wo er hin musste. About 10 minutes later, Steve comes back, 10 Minuten später kommt der Steve zurück. And he said, und er sagte nur, that is my highest core value. Das ist mein höchster Wert in meinem Leben. His highest core value is compassion. Sein Wert, also vom Kern her, compassion for those kinds of people. Ist Mitgefühl für solche Menschen. And I was so blessed by him, und ich war von ihm so gesegnet. But more than blessed, I was disappointed in myself. Und noch mehr als gesegnet war ich irgendwie auch ein bisschen enttäuscht über mich selbst. That we did not respond at the same time. Und dass wir nicht zugleich beide darauf reagiert haben, auf die Situation. I just thought, how come I didn't see that? Ich habe mir gedacht, wie kann das sein, dass ich das nicht gleich erkannt habe, was er tun muss? I saw it, but I didn't respond. Ich habe es gesehen, aber ich habe nicht reagiert. We want to talk about this today, why that happens. Und darüber wollen wir heute reden, warum das so passiert. Now, compassion has two aspects. Mitgefühl hat zwei Aspekte. It has the sympathy or empathy side. Da gibt es eine Seite, das ist eher so Mitleid oder auch vielleicht Einfühlungsvermögen. And then it has the action side. Und dann gibt es da die Seite, wo man einfach handelt. And if you look at the stories in the Gospels, und wenn man sich da die Geschichten in den Evangelien anschaut, like these powerful stories of the prodigal son, diese kräftige Geschichte des verlorenen Sohns, the feeding of the 5,000, oder das Speisen der 5,000, the good Samaritan, der gute Samariter. It's all about compassion. Und da dreht es sich immer um Mitgefühl. In all of the stories it says, and Jesus felt compassion. Und Jesus fühlte Mitgefühl mit ihnen. Compassion leads to action. Und dieses Mitgefühl führt hin zur Handlung, zur Tat. Someone said that it's daring to feel. Jemand hat gesagt, es ist einfach, es zu wagen, es zu fühlen. What it's like to live in the skin of someone else. Wie es ist, in der Haut eines anderen zu leben. With the knowledge. Mit dem Wissen. That I will never have true joy and peace until that person has true joy and peace. Dass ich nie echte Freude und Frieden erfahren kann, es sei denn, dass diese Person es auch erfährt und erlebt. To define it, um es zu definieren, compassion is feeling someone's pain. Mitgefühl bedeutet, dass man den Schmerz und das Leid an einer Person erlebt and doing something about it. Und dann auch demgemäß handelt. Remember that story of the king who forgave the whole debt. Erinnert ihr euch an den König, der die ganze Schuld da vergeben hatte? It says, and he felt compassion. Da heißt es ja, er empfand Mitleid mit ihm. We've heard people say that to be the most like God is when you forgive. Also man hat schon mal so gehört, man ist dann Gott am nächsten und am ähnlichsten, wenn man vergibt. But forgiveness is the fruit of compassion. Aber bedenkt doch, Vergebung ist einfach nur die Frucht des Mitgefühls. Und da gibt es diesen mächtigen Vers im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 17. Now this is in the Amplified. Jetzt kommt die erweiterte Version. If anyone has the world's goods, wenn jemand die Güter dieser Welt besitzt and sees his brother in need, und seinen Bruder aber sieht, der Not hat, yet closes his heart of compassion. Aber sein Herz des Mitgefühls verschließt. That's the word splagnon. Das Wort dort ist splagnon im Griechischen. And this compassion, this feeling of compassion is this word splanchnizomai. Das Gefühl des Mitleids ist dieses Wort splanchnizomai. That's with an American accent. Splanchnizomai. Also splanchnizomai mit amerikanischem Akzent. And this, it says here that they would close their compassion. Da heißt es, sie verschlossen ihr Herz des Mitgefühls. How can the love of God live and remain in them? Kann dann die Liebe Gottes in ihnen leben und bleiben? Or we could say, how is the love of God operating in me? Wie konnte dort die Liebe Gottes dann in mir wirken? So we see that it's possible to feel compassion. Also wir sehen, es kann sehr wohl möglich sein, dass wir Mitgefühl empfinden. In terms of sympathy, also in einem in einer Sympathie vielleicht. But not follow through. Aber wir dann nicht einfach weitermachen. So actually it never becomes compassion. Und so wird es nie zum echten Mitgefühl. It just stays sympathy. Es bleibt nur so bei ein bisschen Sympathie. We've all seen people on the street begging. Wir haben immer Leute auf der Straße gesehen, die vielleicht gebettelt haben. We've been somewhere and we've seen someone working a really hard job. Wir haben vielleicht gesehen, wie jemand eine sehr schwere Arbeit da verrichtet. And we have sympathy. Und so haben wir ein bisschen Mitleid. But we don't have compassion. Aber kein echtes Mitgefühl. Because we haven't done anything about it. Weil wir haben ja keine Schritte gesetzt dazu. Okay, I want to go to Matthew 14. Möchte er einmal hingehen zu Matthäus Kapitel 14. To the feeding of the 5,000. Da geht es um die Speisung der 4,000. Starting with verse 13. Beginnt mit Vers 13. As soon as Jesus heard the news that John the Baptist was killed. Sobald Jesus die Nachricht vernahm, dass Johannes der Täufer umgebracht worden war. He left in a boat to a remote area to be alone. Verließ er sie in einem Boot und er bewegte sich an ein entferntes Gebiet, um alleine zu sein. But the crowds heard that where he was headed and followed on foot from many towns. Aber als die Volksmengen hörten, wo er hinsteuerte, folgten ihm die Mengen zu Fuß von den Städten. Now watch verse 14. Jesus saw the huge crowd. Aber Jesus sah die Volksmenge. Now this word saw is not the normal word blepo. It's a more powerful word that he saw them, but he really saw them. Also, es ist nicht das normale Wort im griechischen Blepo für sehen, sondern dass er sie wirklich da wahrgenommen hat. I mean, we see the stage, you know. Ja, wir sehen hier so die Bühne. Of course I see it. Na klar sehe ich das doch. But when you're really looking at something. Aber wenn du etwas genau dir anschaust, and Jesus saw this huge crowd. Und Jesus beobachtete diese riesige Volksmenge sehr genau. As he stepped out from the boat. Als er da aus dem Boot stieg. And he had compassion on them. Und er hatte Mitleid mit ihnen. And he healed them. Und er heilte sie. Jesus had compassion, he healed them. Er hatte Mitleid und er heilte sie. And you always have the sentence, compassion, he forgave them. Mitgefühl und er vergab ihnen. He prayed for them. Er betete für sie. There's always some kind of action that follows this compassion. Dann gibt es immer auch die Tat, die seinem Mitgefühl folgt. Now look at verse 15. Schauen wir Vers 15. That evening the disciples came to him and said. An diesem Abend kamen die Jünger zu ihm und sprachen. This is a remote place and it's already getting late. Das ist ein einsamer Ort hier und es wird bereits spät. Send the crowds away. Sende doch diese Volksmengen weg. So that they can go to the villages and buy food for themselves. Auf dass sie da in die Dörfer gehen können und sich da selbst auch ihre Speise kaufen können. This is a natural response to the pain of others. Und das ist eine natürliche Reaktion auf das Leid anderer. And in a sense, this is exactly what the disciples were saying. Und in einer Weise war das genau das, was da die Jünger sagten. Number one, there's nothing we can do. Da gibt's nichts, was wir tun können. What can we do? Bitte schön, was können wir schon tun? Number two, they must take care of themselves. Die müssen sich doch um sich selbst kümmern. Now we understand that. Ja, das verstehen wir doch. We even heard this term, God helps those who help themselves. Haben wir das nicht schon gehört? Gott hilft denen, die sich selbst helfen. But God also helps those who cannot help themselves. Aber Gott hilft auch denen, die sich nicht helfen können. So that they can help themselves. Auf dass sie sich selbst helfen können. Number three, it's not really our problem. Naja, eigentlich ist es ja nicht wirklich unser Problem. How many times do we say this? Wie oft sagen wir das? Okay, now verse 16. Vers 16. But Jesus said that isn't necessary. Aber Jesus sprach, das ist nicht nötig. You feed them. Ihr speist sie. That is, Jesus calls us to show compassion. Das bedeutet, Jesus beruft uns dazu, dass wir Mitgefühl zeigen. He didn't say, hey, all right, look, get out of my way, I'll do another miracle. Er hat nicht gesagt, okay, jetzt gehen wir beiseite, ich werde jetzt hier mal eben noch ein Wunder machen. Look, you get involved, you show compassion. Nein, ihr bringt euch ein, ihr zeigt Mitgefühl. You feed them. Ihr nährt sie. Vers 17. But we only have 5 loaves of bread and 2 fish, they answered. Aber wir haben doch nur 5 Brot Leibbrot und 2 Fische. Natural response number 4. Wieder eine natürliche Reaktion, das ist die vierte. We have such limited resources for such overwhelming needs. Wir haben so beschränkte Ressourcen für so überwältigende Nöte. But here's the key to compassion. Aber hier kommt der Schlüssel für Mitgefühl. Verse 18. Vers 18. Bring them here. Bringt sie doch her. Bring what you have to me. Bringt doch her, was ihr habt. God is able to bless. Gott ist in der Lage zu segnen. God is able to multiply even our most seemingly insignificant efforts. Gott ist in der Lage, vielfach zu vermehren, selbst die geringsten und unbedeutendsten Bemühungen, die wir ihm hinlegen. And what happens? Und was geschieht dann? Verse 19. Vers 19. Then he told them to sit down on the grass. Dann sagte den Volksmengen, dass sie sich niedersetzen sollten im Gras. He took the 5 loaves and 2 fish. Er nahm diese 5 Laib Brot und die 2 Fische. He looked toward heaven and blessed them. Er schaute in den Himmel und er segnete sie. But that word blessed also includes being thankful. Dieses Wort segnen schließt auch ein, dass er Dankbarkeit zeigte. And some translations just use the word thankful. Einige Übersetzungen sagen einfach, er dankte. Thankfulness is the heart of compassion. Eben diese Dankbarkeit ist das Herz des Mitgefühls. Show me a person that is unthankful and I'll show you a person who has no compassion. Zeig mir eine Person, die undankbar ist, dann kann ich dir auch eine Person gleichzeitig zeigen, die kein Mitgefühl hat. We cannot give because we feel bad or because we want to make up for guilt. Wir können nicht geben aus der Motivation heraus, dass uns vielleicht, dass wir irgendwie uns schlecht dabei fühlen und dass wir irgendwie da eine Schuld aufholen wollen. All that's going to turn into is you owe me. Alles, wohin sich das nur hinbewegen wird, ist, naja, du schuldest mir. But when thankfulness is at the heart, aber wenn Dankbarkeit der Kern ist im Herzen, because of all we've received from God, für all das, was wir von Gott empfangen haben, then it really works. Dann funktioniert es. 1. Timotheus Kapitel 6 talks, it says in verse 17, I think this 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 17. I think the battery is dying. Is it dying? No. Okay. It says in verse 17. In Vers 17, 1. Timotheus Kapitel 6. That God has given us all good things to enjoy. Gott hat uns alles dargereicht zum Genuss. So we don't have to feel bad with what we have. Wir müssen uns da jetzt nicht schlecht fühlen über das, was wir da haben. But God wants us to be thankful for it. Aber Gott möchte, dass wir dafür dankbar sind. And from our thankfulness, und aus unserer Dankbarkeit heraus, show compassion to the rest of the world. Erweisen wir der übrigen Welt einfach Mitgefühl. Now let's just finish this story up, verse 20. Und schließen wir diese Geschichte ab, Vers 20. And make a few comments. Und dann kommentieren wir das noch. Then breaking the loaves into pieces, he gave the bread to the disciples, who distributed it to the people. Dann, als das Brot brach in Stücke, gab er das Brot seinen Jüngern und sie verteilten es dem Volk. We are God's instruments of compassion. Wir können also darin sehen, wir sind Gottes Instrumente des Mitgefühls. He could have done it directly, but he didn't. Er hätte es auch direkt selbst machen können, aber er hat das nicht gewählt. To be his direct instruments. Er hat sich entschieden, dass wir seine direkten Instrumente sind. He could do it right from heaven. Er könnte es vom Himmel machen. But we are his instruments. We've got to understand that. Wir sollen seine Instrumente sein und das müssen wir verstehen. And let's close verse 20. Vers 20. They all ate as much as they wanted and afterwards the disciples picked up 12 baskets of leftovers. Sie aßen alle so viel sie wollten. Und danach noch konnten seine Jünger 12 Körbe voll mit dem Übriggebliebenen sammeln. When we obey the voice of Jesus, wenn wir der Stimme Jesu gehorchen, he is going to multiply our efforts. Dann wird er unsere Bemühungen einfach vervielfachen. For example, this Beispiel, is 30 Euro. 30 Euro, um die es da geht. If the Lord speaks to us, wenn der Herr zu uns spricht, and we obey, und wir gehorchen, he will multiply it on that side and he will multiply it in our life. Dann wird er es vervielfachen auf ihrer Seite, aber auch in unserem eigenen Leben. How do you end up with 12 baskets of leftovers? Wie kann das sein, dass man nachher 12 Körbe von dem übrigen Brot da bei sich hat? When you only had 5 loaves and 2 fish. Wie geht das? Man hat doch nur 5 Laib Brot gehabt und 2 Fische. It doesn't make any sense. Das macht doch keinen Sinn, das geht doch gar nicht. That's exactly right. Genau das. But this is the same thing that God wants us to enter into. Aber genau das ist ja das Leben, in das uns Gott eintreten lassen möchte. Look at the final verse. Schauen wir uns den letzten Vers an. About 5,000 men were fed that day. Über 5,000 Männer wurden diesen Tag gespeist. In addition to all the women and children. Und das noch über all die Frauen und Kinder hinaus. So we could estimate maybe between 8 to 15,000 people ate. Vielleicht waren das 8 bis 15.000 Leute, die da gespeist wurden. How many women and children were there? Maybe thousands. Wie viele Frauen und Kinder waren da? Vielleicht waren es Tausende. If every guy brought their wife and a couple kids, we're talking about 18,000 people maybe. Also wenn jeder seine Frau mitgebracht hat, vielleicht auch ein, zwei Kinder, dann sind wir vielleicht bei 18.000, 20.000. Maybe not. Maybe vielleicht eight. Nicht. We don't wissen know. Wir nicht. But all these people ate from 5 loaves and 2 fish. Aber all diese Volksmengen aßen von diesen 5 Laib Brot und diesen 2 Fischen. Now, back to the story at the airport. Kommen wir zurück zu der Geschichte, die ich erzählt habe, von dem Treffen am Flughafen. Why did Steve see this guy and I did not see this guy? Was ist die Ursache? Warum ist das passiert, dass Steve sofort diesen Mann gesehen hat und ich irgendwie nicht See, reagiert we habe? Both saw the man. Wir haben ihn doch beide gesehen. But I saw the man with blepo. Aber ich habe ihn gesehen, mit dem griechischen Wort blepein, eben nur sehen. And Steve saw the man with this word, oh, I can't remember, hado or something like that. Und Steve sah ihn mit diesem Wort, was never mind. Also Wahrnehmung bedeutet. Yeah, he saw what it was for what it is. Er hat genau gesehen, was es da war, und hat es erkannt als das, was es ist. Let's go back to what we talked about. What are the three things that hinder us from putting what we know into action? Schauen wir uns nochmal an. Wir wissen es ja bereits. Was sind die drei Dinge, die uns daran hindern, das, was wir ja bereits wissen, auch in die Tat umzusetzen? And let's make an application. Und machen wir daraus eine Anwendung. What was the first one? Erinnert ihr euch, was war das Erste? Information overload, remember? Eine Überladung mit Informationen. Isn't it like that? We have so much information about all the needs in the world. Wir haben da so viele Informationen über all die Nöte in der Welt. We say to ourselves, if I see another starving kid on television, I'm going to scream. Und vielleicht fangen wir an zu sagen, wenn noch eins dieser hungernden Kinder im Fernsehen sehe, dann fange ich an zu schreien. It's just all around me. It's depressing me. Es ist überall um mich herum. Es deprimiert mich doch. But what's the solution? Aber wo ist die Lösung? Focus. Konzentration Don't auf den focus on all of it. Focus on some of it. Konzentriere dich nicht auf alles gleichzeitig, sondern auf eine Sache. Focus on one person. Auf eine Person. Narrow the focus. Du einfach diesen Blick da konzentrieren auf einen Punkt. And that's what happened at this airport. Und genau das geschah dort Just am Flughafen. Thousands of people, all kinds of people. Da waren Tausende von Menschen und alle Arten von Menschen. Some were blind, some were old, some in Vielleicht wheelchairs. Einige blind, einige alt. You just get numb. Und irgendwie bist du wie betäubt. And someone's coming who needs help and it's like you don't even see it. Und da kommt dann jemand, der wirklich Hilfe braucht und du siehst es gar nicht mehr. We cannot allow ourselves to become numb. Wir können das nicht zulassen, dass wir da wie betäubt sind. We have to be looking for the one. Wir müssen da Ausschau halten nach dieser einen Person. And that was the difference between Steve and I. He was looking for the one. Und das war der Unterschied zwischen dem Steve und mir. Er hat Ausschau gehalten nach dieser einen Person. Number two. Nummer zwei. It was negative filtering. Da war irgendwo negatives Filtern involviert. I can't. It's too much. I'll never do it. Na, das kann ich nicht. Das ist zu viel. Ich mache das nicht. Nein. And we apply the negative filter to these kind of situations. Und so wenden wir diese negativen Filter auf die Situation einfach an. What can we do? Was können wir schon tun? The little bit that I give is like a spit in the ocean. Ja, das bisschen, was ich da tue, ist ja wie, als wenn ich da einmal in den Ozean hineinspuck. It's not. Nein. If we bring it to Christ. Es ist das eben nicht, wenn wir es Christus hingeben. If we respond in obedience to what God is saying to us, wenn wir im Gehorsam reagieren auf das, was Gott zu uns sagt, our seemingly insignificant effort, dann geschieht es, dass unsere scheinbar geringen Bemühungen und Anstrengungen can be taken by God and multiplied. Dass sie von Gott aufgegriffen werden können, um dadurch vermehrt zu werden. 33 years ago, Vor 33 Jahren I was in a university, war ich in der Universität. And a woman came up to me, da kam eine Frau direkt auf mich zu. And she shared Christ with me. Und sie gab mir das Evangelium. Sie teilte mir von Christus mit. She told me that I could know Jesus in a personal way. Sie hat mir erzählt, dass ich Jesus kennenlernen kann auf ganz persönliche Art und Weise. 2 hours later, I received Christ. 2 Monate später habe ich dann Christus empfangen. At the meeting that she invited me to. Bei einem Treffen, wozu sie mich einlud. I only saw this lady a few more times with my eyes. Ich habe diese Dame nur 1-2 Mal noch dann gesehen. Never got her name. Habe ihren Namen nie kennengelernt. I don't even think I talked with her anymore. Ich weiß auch nicht, ob ich noch hier mit ihr gesprochen habe. But my whole life changed. Mein ganzes Leben nahm eine andere Richtung. 20 years later, I tried to find her. 20 Jahre später, ich habe so versucht, sie zu finden. I looked through the yearbooks at the school. Ich habe durch die Jahrbücher geschaut in der Schule. Die muss doch irgendwo da drin sein. I looked everywhere. I looked in the music department. Ich habe überall geschaut, vielleicht ist sie in der Musikabteilung. Ich konnte ihren Namen nicht finden. I called people. Ich habe Leute angerufen. Hi, remember me? I'm Rob. Remember? Erinnerst du dich? Ich bin der Rob. Yeah. Remember the other lady? Erinnerst du dich an diese andere Dame dort? You know her name? Kennst du ihren Namen? No. Nein. Person after person after Eine Person person. Nach der anderen. I said, "Hi, my Hallo, name is Rob." Ich bin der Rob. And this one girl said to me, Eine Dame sagte, "You know, I have not walked with Jesus for 20 years." bin 20, über 20 Jahre nicht mit Jesus mehr gewandelt. I think he's speaking to me right now. Und ich denke, dass zu mir gerade durch dich spricht. I said, that's great. Super. But I need the name. Aber ich brauche den Namen dieser Dame. Do you know the name of the lady? Ich bräuchte trotzdem den Namen dieser Dame. No, nobody knew the name of the lady. Niemand kannte sie. Do you know when I get to heaven, one of the funnest things I'm going to do? Wisst ihr, wenn ich dann in den Himmel komme, wisst ihr, was eines der lustigsten Dinge dann I'm ist? I'm going to find this lady. Wir werden sie finden. And I'm going to introduce her to everybody that was a part of my life. Ich werde sie dann vorstellen, all den Menschen, die ein Teil meines Lebens waren. All of the relatives that I led to Christ. All die Verwandten von mir, die ich dazu Christus geführt habe. My mother, my brother, my cousins. Meine Mutter, meine Brüder, meine Cousinen. And the people that my mother led to Christ. Und all die Leute, die meine Mutter zu Christus geführt hat. And the people that my cousins led to Christ. Und dann meine Cousins, die eben zu Christus geführt haben. And all the people that I handed tracts to and witnessed to all these years. Und all die Menschen, denen ich da irgendwie Traktate vielleicht ausgeteilt habe, über all die Jahre. And then finally the church. Und dann die Gemeinde. At Lebgasse 34. Hier in der Lebgasse 34. 5 minutes she spent with me. Das waren nur 5 Minuten. Seemingly insignificant effort. So scheinbar einfach unbedeutend in der Anstrengung. And God multiplied it. Aber Gott hat das so vermehrt. God did that. Gott tat dies. We have to believe this. Wir müssen das glauben. This is the key. Das ist der Schlüssel. That our little bit can go a long way. Dass dieses kleine bisschen, was wir geben, einfach so weit reichen kann. If we sponsor 100 kids from our church. Wenn wir 100 Kinder einfach unterstützen durch Sponsorenschaft. How do we know that one or two of those kids aren't going to be the future president of a country? Warum sollte es nicht so sein können, dass vielleicht ein oder zwei von diesen Kindern zukünftige Präsidenten ihrer Länder sind? Or the founder of a school. Oder Begründer von Schulen. Or an orphanage. Oder von Waisenhäusern. Or somebody who can influence the way things are there. Oder jemand, der als einen maßgeblichen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie er sich in diesem Land entwickelt. Idea, but one day, wir haben keine Ahnung, aber eines Tages these kids are gonna come to us for sure, werden diese Kinder zu uns kommen, ganz they sicher. Are gonna show us the fruit of our little sacrifice. Sie werden uns die Frucht dieses kleinen Opfers zeigen. Problem number three, and we'll close with this. Problem Nummer 3 in diesem Punkt, dann werden wir abschließen. Remember, it was no follow-up. Erinnert euch daran, es gab kein Weitertun danach. There was no next step. Es gab keinen nächsten Schritt danach. So as we close, what is the next step? Was ist Follow-up? Was ist der nächste Schritt? Is Jesus speaking to your heart? Spricht Jesus zu deinem Herzen? Do you feel compassion? Fühlst du einfach Mitgefühl? For one of these kids. Für eines dieser Kinder. You feel like you can't do it because it's just, I don't know. Vielleicht fühlst du dich so, denkst, ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Ich weiß nicht, ob ich es mir leisten kann. Ich weiß nicht. What's the next step? Was ist der richtige Schritt? Don't leave here without determining what is the next step. Geht hier nicht weg, ohne für euch bestimmt zu haben, was der nächste Schritt ist. Maybe it's talk to Kirsten. Vielleicht ist es einfach der Schritt, dass man mit der Kerstin spricht. Talk to Johannes. Oder mit dem Johannes spricht. Maybe it's sign right up. Oder vielleicht einfach einschreiben, registrieren. This is the most important thing. Don't let it float away. Lass es nicht einfach so dahin fließen. Mark down your next step. Du musst dir einfach aufschreiben und merke dir, was der nächste Schritt, den du setzen möchtest. Amen. Amen. My time has run out. Die Zeit ist we'll have to pick it up next week. Wir werden es nächste Woche wieder aufnehmen. Let's pray together. Beten wir gemeinsam. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier. And you've never received Christ. Und du hast Christus noch nie empfangen. Means like if you died today. Das würde heißen, wenn du heute sterben würdest. Where would you go? Weißt du, wo du hingehen würdest? Wohin? Have you ever taken a moment in your life? Hast du jemals einen Moment in deinem Leben genommen? And prayed to God. Und zu Gott gebetet and said, God, und gesagt, Gott, forgive me, vergib mir and come into my life, komm in mein Leben through Jesus, your son, durch Jesus, deinen Sohn, cleanse me, reinige mich, forgive me, vergib mir, I put my faith in Jesus, Ich setze mein Vertrauen in Jesus hinein. Who took my place on the cross. Er hat ja meine Stelle am Kreuz eingenommen. And then he rose from the dead. Und dann ist er wieder von Toten auferstanden. Pray a simple prayer with me. Bete einfach ein ganz einfaches Gebet mit mir. God is the God of all compassion. Gott ist der Gott allen Mitgefühls. He knows the way we feel. Er weiß, wie wir uns fühlen. And he did something about it. Und er hat dann auch gehandelt. He sent Jesus to go to the cross. So hat er Jesus gesandt zum Kreuz. To pay the whole debt. Um die ganze Schuld zu bezahlen. To set us free. Um uns freizusetzen. Heaven is a gift from God. Der Himmel ist ja ein Geschenk von Gott. The Holy Spirit is a gift from God. Der Heilige Geist ist ein Geschenk von Gott. Pray with me. Bete mit mir. God, forgive me. Gott, vergib mir. Say those words. Sprich diese Worte leise aus. God, forgive me. Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. God, forgive me. Gott, vergib mir. Jesus. Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne meine Augen. Give me new life, I pray. Gib mir dieses neue Leben, darum bitte ich dich. Just take a moment. Nimm dir einen Moment Zeit. And just listen to the voice of the Lord. Und höre auf die Stimme des Herrn. What's the next step? Was ist der nächste Schritt? Lord, what's the next step? Herr, was ist der nächste Schritt? Speak to my heart. Sprich zu meinem Herzen. My name is Sarah Vrom, and we are going to speak a bit about the children that we sponsor. Und wir werden ein bisschen erzählen über die Kinder, die wir unterstützen. I started when I was in university in the States. Als ich in Amerika auf der Universität war. They came and spoke in our chapel time and challenged us, even though we were students, to consider sponsoring a child. Kamen sie zu uns und haben uns dazu ermutigt, ein Kind zu unterstützen, auch gerade noch, als wir Studenten waren. So I decided to sponsor a child at that point, and und ich habe damals beschlossen, ein Kind zu unterstützen. I've been sponsoring Emily Jane now for 10 years. Und es ist bereits 10 Jahre her, dass ich Emily Jane unterstütze. And it's been so great to watch her grow. Und es ist einfach so toll zu sehen, wie sie aufgewachsen ist. And in her last letter, I have her little letter. Und in ihrem letzten Brief, she was telling me how excited she is to be in high school. Hat sie mir erzählt, wie begeistert sie darüber ist, dass sie jetzt am Gymnasium und in der High School ist. And she could not do that if I wasn't sponsoring her. Und sie hätte das nicht tun können, wenn ich sie nicht unterstützt hätte. Because the schools aren't free, they have to pay for tuition, uniforms, books and everything. Weil die Schulen sind nicht gratis, sondern sie müssen für den Unterricht, für die Bücher, für die Kleidung zahlen. And that costs more than her family makes in 1 year. Und das kostet mehr als das Jahreseinkommen der ganzen Familie ist. But it is only about 100 euro. Aber es kostet eigentlich nur 100 Euro. So for me, it's not a small thing, but it is comparatively it's a small thing. Für mich ist es keine Kleinigkeit, aber trotzdem im Vergleich dazu ist es gering. But like you heard on the video, it completely changes her whole life. Aber wie ihr bereits im Video gehört habt, hat es ihr ganzes Leben verändert. And on the right, I also sponsor Michelle Paola. Auf der rechten Seite seht ihr Michelle Paola, die unterstütze ich auch. I've only sponsored her now for a couple months. Ich unterstütze sie erst seit ein paar Monaten. I'd sponsored another child from Colombia, but she moved away from the compassion area. Okay, ich habe vorher eigentlich ein anderes Kind in Kolumbien unterstützt, aber die ist jetzt weggezogen von diesem Gebiet, wo Compassion tätig ist. But they contacted me and asked if I would continue sponsoring another child from that project, and so now. Und sie haben mich aber kontaktiert und mich gebeten, ob ich nicht ein anderes Kind unterstützen möchte. When I moved to Austria 4 years ago, als ich vor 4 Jahren nach Österreich gezogen bin, I became fully sponsored. Wurde ich vollständig unterstützt. The school I work at Vienna Christian School, does not pay me a salary. Ich arbeite an der Vienna Christian School und die bezahlt mich nicht. So I thought, if people are sponsoring me, can I afford to then sponsor these girls? Und so habe ich darüber nachgedacht, wenn ich unterstützt werde von Leuten, kann ich mir es leisten, noch diese Mädchen zu unterstützen. And I debated it a little while. Und ich habe einfach so hin und her überlegt. But I had already been sponsoring Emily for 6 years. Aber ich habe Emily bereits 6 Jahre lang unterstützt. And I thought, I can't just say sorry. Und ich kann einfach nicht sagen, oh, es tut mir leid. And I thought, yes, I am being sponsored, but if I have so many more people and resources that can sponsor me, and I am the really one of the only ways that they can be sponsored. Und ich habe mir dann einfach gedacht, natürlich werde ich unterstützt, aber ich habe einfach so viel mehr Möglichkeiten, wo ich Unterstützung finden kann, und ich bin aber die einzige Möglichkeit für diese Mädchen. So, I just challenge you to think of creative ways that you could sponsor a child. Und ich möchte euch einfach herausfordern, darüber nachzudenken, einfach über kreative Möglichkeiten, ein Kind zu unterstützen. Maybe share it with your best friend. Vielleicht teilst du es dir mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin. Yeah, or through with your whole family, your brothers and sisters. Oder als ganze Familie, mit deinen Brüdern und Schwestern. There's a class. There's several classes at VCS that the class of children sponsor one child. Und zum Beispiel in der Vienna Christian School sponsern sie das klassenweise ein Kind. So just think about there are so many ways, and don't just have your heart moved and then walk away. Und es gibt einfach so viele Möglichkeiten, das zu tun, und lasst es nicht zu, dass euer Herz berührt wird und dass ihr es dann einfach dabei bleiben lasst. That can only happen so many times before your heart is no longer moved. Das kann einfach nicht mehr, das passiert dann nicht mehr so oft, wenn dein Herz nicht mehr berührt ist. Thanks. Danke. Okay, ich bin einer von denen, der schon so ein Patenkind hat. So I am one of those people who sponsor a child. Ich erzähle euch kurz, wie es dazu gekommen ist. And I'll tell you how it happened. Ja, wir waren letztes Jahr auf der Hillsong-Konferenz. Last year we were at the Hillsong Conference. Genau, und da haben sie diese Packages durchgegeben. And they gave out these packages. Genau, und das Projekt vorgestellt. They introduced this project. Genau, und gleich am selben Abend haben sich irrsinnig viele für ein Sponsorship irgendwie beworben. And right on the same evening, many, many people signed up to become a sponsor. Genau, ich habe es nach Österreich mitgenommen und habe erst da die Entscheidung gemacht. I took the packet with me and came back to Austria and I made the decision here. Genau, aber es hat da einen Satz gegeben, der mich da sehr beeinflusst hat. There was one sentence that really affected me. Also da hat der Gary Clark, der Pastor von Hillsong London, der hat über das Projekt geredet. He spoke about the project. Und dann hat er gesagt, am Schluss von dem Ganzen, at the end he said, hat er gesagt, don't pray about it. Bete nicht darüber. Genau. Und das klingt auf den ersten Blick ein bisschen, denkst du, hey, das ist irgendwie frech oder so, ja? And at first I thought, hey, that's a little Aber fresh. Mir ist dann sehr schnell klar geworden, er hat total recht einfach. But actually I thought he's totally right. Genau, weil wir bei solchen Entscheidungen oft einfach sagen, okay, ich überlege mir das in Ruhe und ich schaue mir das an und so. Sometimes we say, okay, I'm going to think about it, I'm going to look at it. Und ich schaue, ob mir das Gott aufs Herz legt. If God puts it on my heart. Oder ob ich irgendwelche besonderen Gefühle kriege. Or für die Kinder. If I get some kind of amazing feeling for the child. Genau. Und ich glaube, das hat der Gary Clark gemeint, das soll es eben nicht sein. But he was saying that it shouldn't be like that. Es ist einfach ganz klar, dass wir echt dazu aufgerufen sind, das zu tun. Ja. But it's because it's very clear that we are called to genau. Just do this. Da gibt's diese Stelle da im 2. Korinther 8:14. In 2 Corinthians 8:14. Wo der Paulus von diesem Ausgleich redet. Where Paul is talking about du weißt nicht, Ausgleich. Okay, ich sage mal die Stelle. Heute habt ihr so viel, dass ihr ihnen helfen könnt. Today you have so much. Genau. That you can help them. Okay, ein anderer Mal werden sie euch von eurem Überfluss geben. Another time they will be able to help you. Genau, das ist der Ausgleich. Ja. And this is the balancing out. Und ich glaube, momentan ist es ziemlich klar, wer von uns beiden die sind, die mehr haben. I think it's pretty clear that we are the ones that have more. Genau. Und darum möchte ich euch nicht nur ermutigen, sondern einfach kann es nicht in Worte fassen. Ermutigen ist mir zu schwach. Einfach. And I just don't want to encourage you because encourage you is too weak. Weil es irgendwie, wenn du häufig so ein geregeltes Einkommen hast, ja. Because if you say you have a certain income. Dann gibt es eigentlich irgendwo keine Ausrede, dass du das nicht machst. Then actually there is no excuse to not do it. Ja, weil es ist wirklich nicht viel Geld. Because it's not very much money. Ja, und es ist 30 Euro im Monat. 30 € per month. Ja, das ist einmal Kino oder Essen gehen, keine Ahnung, ja. You can go out to dinner and then to the Kino. eine Person. Genau. Und es kann aber so einen ihren Unterschied machen im Leben. But it can make such an incredible difference. Das ist mein Boy, der Daniel. And this is my boy, Daniel. 7 Jahre aus Kenia. He's 7 years old. Yeah. He's from Kenya. So cool, weil er ist mit Abstand das coolste Kind von Compassion. He is the coolest kid of Compassion. Yeah. Das ist mein Kind. Yeah. My, ist schon weg. My boy. Okay. Na und abschließend nur, warum ich Compassion jetzt speziell leibend finde. And why I really think that Compassion is great. Weil es einfach abseits davon, dass es diesen Kindern aus der Armut hilft. Not only does it help children out of poverty. Kriegen die auch noch das Evangelium mit. They also get the gospel. Und das ist halt der Unterschied zu so Sachen wie our World Vision und so. And that's the difference between this and other organizations. Genau. Und die sind einfach irrsinnig transparent. And they are very transparent. Mit den Finanzen, ja. With their funds. Ja, also bitte macht es. Don't pray about it. Just do it. Don't pray about it. Jetzt darf ich euch das pfiffigste Kind von Compassion vorstellen. Now I want to show you the cutest kid from Compassion. Das ist Martin. Der ist 10 Jahre und kommt aus Uganda. He's 10 years old and he's from Uganda. Und wir kennen uns jetzt schon ein Jahr. And we know each other for about a year. Im Mai letzten Jahres habe ich die Patenschaft für ihn übernommen. Last year I took over the sponsorship. Und ich möchte euch ein ganz besonderes Erlebnis erzählen, das ich mit ihm hatte. And I want to tell you an amazing experience that I had. Ich habe heuer im Frühjahr beschlossen, nach Uganda zu gehen für einen Monat. This spring I decided to go to Uganda for 1 month. Aus anderen Gründen. Aber ich habe mit Compassion Kontakt aufgenommen und gesagt, was haltet ihr davon, wenn ich meinen kleinen, pfiffigen Jungen besuche? And I wanted to go there for other reasons, but I called Compassion and said, what do you think if I visited my cute little boy? Weil das Letzte, was ich machen wollte, ist diesen kleinen Mann irgendwie zu irritieren mit der westlichen Welt, oder? I didn't want to irritate him with my Western ways. Und dann hat diese Dame am Telefon zu mir gesagt, wissen Sie was, es ist so ein Privileg für dieses Kind, wenn es seinen Sponsor kennenlernt. And the woman said to me, you know what, it's such a privilege if this boy would get to know his sponsor. Und heuer im August haben wir uns getroffen. So in August we got to meet each other. Das, wo ihr ihn hier seht, ist im Krankenhaus. This is where you see him. He's in the hospital. Er hat sich leider Verbrennungen dritten Grades zugezogen, weil er sich mit einer ganz heißen Suppe verbrannt hat. He got burned with really hot soup. He had third-degree burns. Und dann wollte er nicht ins Spital. He didn't want to go to the hospital. Und er hat gesagt, kommt dein Sponsor dann eh auch? And then he said, oh, is my sponsor going to visit me anyway there? Also ich wüsste gar nicht, wenn wir ihn nicht unterstützen oder wenn ihr so ein Kind nicht unterstützt, was man dann macht, wenn man Verbrennungen dritten Grades hat. And I really don't know if he wasn't part of this program, how he would even be treated in the hospital for these burns. Denn Compassion kommt für diese Kinder für die Schulausbildung auf, aber auch für die medizinische Versorgung. Because they take care of their education as well as their medical expenses. Und das, was ich euch zeigen möchte, ich habe viele Geschenke mitgenommen. I brought many presents for him. Aber über eines hat er sich ganz besonders gefreut und das seht ihr am nächsten Bild. But he was really happy about this present. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Er zieht aus dem Rucksack Schuhe und kreischt vor sich hin. He takes out of the backpack shoes and he screams. Und es ist so unvorstellbar, aber wirklich schöne schwarze Schuhe und eine Schuluniform ist für die einfach das Highlight. Because to have a school uniform and nice black shoes is for them a highlight. Mehr als jede Malfarben und irgendwelche Fußbälle. More than any football or? Ja, Malfarben. Colors. Colors. Oh. So, und jetzt möchte ich euch zeigen, wo er wohnt. Das durfte ich auch sehen. And you can see where he lives. Das seht ihr vor dem Haus. Das ist die Küche, also wo gekocht wird, und der Hühnerstall. This is his front yard. This is where they cook, the kitchen, and also where the chickens are kept. Und dann schauen wir ins Haus rein. Then you can look into the house. Ihr seht das Haus von außen, das Wohnzimmer, Schlafzimmer. You can see the bedroom, the living room. Da wohnt er mit seiner Großmutter und mit seiner Schwester. He lives there with his grandmother and his sister. Von dort aus geht er in die Schule und jeden Samstag kommen alle Kinder, die von Compassion in dieser Gegend unterstützt werden, im Compassion Office zusammen. And during the week he goes to school, but on Saturdays all of the children who are sponsored by Compassion come to the Compassion House. Auf dem nächsten Chart seht ihr dann das Compassion Gebäude. And that's where you can see it. Und die beiden Betreuerinnen, insgesamt sind es 4. There are 4 workers. Aber hier sieht ihr die Dame, die für Sponsorship zuständig ist und die, die für die medizinische Betreuung. But here you see the two women who are in charge of sponsorship and medical help. Und es läuft in etwa so ab, so ein Samstag, man kommt zusammen, man macht Lobpreis, man erfährt ein bisschen etwas über Gott. Every Saturday all the kids get together, they worship together, they have a devotional. Und dann wird auch miteinander gespielt, gelernt und einfach Zeit miteinander verbracht. They learn about God and then they have time to play with each other. Und das ist das, was Johannes gesagt hat. Es ist beides. Es ist eine sehr, sehr praktische Hilfe. And that's what Johannes said. It's a very, very practical help. Aber es ist auch die Chance, die dieser Junge bekommt, von Gott zu erfahren. But it's also giving them the gospel that they get to know about God. Und irgendwann im Laufe seines Lebens seine ganz persönliche Entscheidung zu treffen. And so that they can make a decision for themselves. Und jetzt möchte ich euch noch was erzählen. Ich hatte dann vor einem Jahr diesen Flyer in der Hand. So a year ago I had this flyer in my hand. Und da stand, will man 15 Euro extra zahlen für Geburtstag und für Weihnachten. And it said on there, do you want to pay 15 euros extra for the birthday present and Christmas? Und ich habe mir gedacht, ah, das geht noch. And I said, das geht noch. Oh yeah, das it's okay. It's okay. Und dann hat er mir, wie ich dort war im Spital, ein Foto von sich gezeigt und sich bedankt für das Geburtstagsgeschenk. And here you're going to see a picture of him where he thanks me for the present. Er hat sich eine Henne gekauft, einen Fußball. He bought a hen, a football. Bettlaken, Schuhe, Socken, also alles. Sheets, shoes, socks. Und das, was ihr daneben seht, ich habe euch den Brief eingescannt, den er mir geschrieben hat, als and ich wieder. And I showed you the letter that he wrote me. Und ich bin in Wien angekommen und das war so schön zu sehen. Alles aufgelistet. Everything was listed. Genau mit dem Betrag. How much everything cost. Und ich darf euch sagen, ich kenne den Umrechnungskurs, es sind genau 15 Euro. And when I figured it out, it was exactly 15 Euro. Und was wer immer sich entschließt, ein Kind zu sponsern, es ist so ein Privileg. Ich denke, es ist And if you decide to sponsor a child, you'll see that it's such a privilege. Es ist ein Privileg, in dieser Welt zu leben. Wir könnten in Afrika einfach geboren worden sein. It's a privilege to live here. We could have been born in Africa. Und jeden Brief, den ihr bekommt, das ist einfach nur echt ein Segen zurück. And every letter that you get is really a blessing back. Ja, ich kann euch nur ermutigen. Und euer Geld kommt an, hundertprozentig. And your money gets there 100%. Danke. This is our kid, Mary and I. His name is kommt Stefan. Unser Kind von Mary und mir. And he's from Kenya. Das ist der Stefan, ist das richtig? Aus Kenia. Yeah. So, this morning we had 40 new kids sponsored in the early service. Also heute früh haben wir 40 Sponsoren registriert, yeah, für Kinder. And, so that makes that makes 54 from our church. Jetzt haben wir 54 bei uns in der Gemeinde. We'd like to reach like 100 if we could, you know. Und wir würden gerne 100 oder Hunderte erreichen. We can put the kids all together somewhere and vielleicht können wir sie irgendwo präsentieren einmal. It's awesome, because it's not just educating a person. Da geht es nicht nur darum, dass jetzt vielleicht irgendwer hübsch erzogen und ausgebildet wird. That they come out of poverty, but dass sie aus der Armut herauskommen. These kids are leaders. Diese werden erzogen, um Leiter zu sein. Automatically leaders. Ganz automatisch sind sie in dieser Position, no matter Leiter zu sein. What their gifting is, because they can now influence. Egal, was ihre Gaben sind, denn sie haben damit die Möglichkeit, auch einen Einfluss auszuüben. Weil alle schauen auf sie herauf. So it's like you can just imagine raising up a generation of leaders in these countries. Stellt euch einmal vor, dass man einfach eine ganze Generation von Leitern in diesen Ländern ausbildet.